الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir waren bei dem Verrichten der Notdurft und ich denke, wir waren dann angekommen bei dem Punkt, sich in Richtung Qibla wenden, oder nicht? Seite 68. Da sagt der Verfasser, Hafizahullah, während man sein Geschäft verrichtet, ist es haram. Was war denn nochmal haram? Ja? Genau, die Ausführung wird bestraft von Allah subhanahu wa ta'ala und die Unterlassung wird belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Also, während man sein Geschäft verrichtet, ist es haram, sich in Richtung Qibla zu wenden oder mit dem Rücken. Also, man darf weder mit dem Vorderkörper, wenn man das so sagen kann, Richtung Qibla stehen, noch mit dem Rücken Richtung Qibla. Man muss sich in irgendeine andere Richtung wenden. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطِ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. Wendet euch, während ihr euer großes oder kleines Geschäft verrichtet, weder in Richtung Qibla, noch wendet euren Rücken in Richtung Qibla, sondern wendet euch gen Osten oder Westen. Abu Ayyub al-Ansari sagte dann, als wir dann nach Asham, heutiges Syrien, kamen, fanden wir vor, dass Toiletten in Richtung Qibla gebaut wurden. Wir wandten uns ab und baten Allah, den Erhabenen, um Vergebung. Sie stellten also fest, dass sie eine gewisse Zeit lang ihr Geschäft so verrichtet haben, dass sie sich entweder mit ihrer Vorder- oder Rückseite in Richtung Qibla wandten. Für dieses Vergehen baten sie dann Allah um Vergebung. Dies ist ein Beweis dafür, dass Abu Ayyub, radiallahu anh, dies als haram betrachtet. Das ist natürlich jetzt eine Sache, wo die Ulama unterschiedliche Ansichten haben. Ist es erlaubt, Richtung Qibla zu also das Geschäft zu verrichten oder mit dem Rücken zur Qibla oder nicht. Wenn es nun im Freien ist, das bedeutet, du hast keine Wände, es ist nicht in einer Wohnung, nicht in einem Haus, dann ist es haram. Dann ist es sicherlich haram. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, auch heutzutage ist es, und was sich die Gelehrten auch schon früher gestellt haben, eben die Frage, was ist in Gebäuden? Ist es dann auch haram oder nicht? Und da geht es nämlich hier weiter. Einige Gelehrte haben gesagt, dass dieses Verbot nur gilt, wenn man sich im Freien befindet. Denn Ibn Umar, radiallahu anh, berichtete uns Folgendes. Irtaqaytu fawqa dhahri bayti Hafsa li ba'di hajati, faraaytu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama yaqdi hajatahu mustadbira al-qiblata مستدبر القبلة مستقبل الشام. Ich bin eines Tages auf das Haus meiner Schwester Hafsa geklettert, um etwas zu tun. Dann sah ich den Propheten alaihissalatu wassalam, wie er sein Geschäft verrichtete, sein Rücken in Richtung der Qibla war und sich in Richtung Asham gewandt hat. Wenn wir diese Hadith im Einklang bringen wollen, jetzt haben wir den einen Hadith, da heißt es was? Es ist Verbot, weder mit dem Vorderkörper, mit dem Gesicht, noch mit dem Rücken zu Qibla. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Notdurft verrichtet, alaihi salatu wasallam, mit dem Rücken zu Qibla. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir versuchen, diese Hadith zu vereinen, sodass sie sich nicht widersprechen. Das ist die Kunst der Fuqaha, dass sie was machen? Dass sie Hadith, die im ersten Augenblick widersprüchlich aussehen, dass sie dann einen Weg finden, wie sie diese Hadith vereinen. Dann sagt hier der Verfasser, Hafizahullah, wenn wir diese Hadith in Einklang bringen wollen, verstehen wir, dass bei Verbot dass es beim Verbot darum geht, sich im Freien weder in Richtung Qibla zu wenden, noch um 180 Grad abzuwenden, also auch nicht mit dem Rücken. Das heißt, wie können wir das vereinen? Indem wir sagen, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte, im Freien, und da er nun nicht im Freien war, sondern in einer Wohnung, gilt dieser Aspekt nicht mehr. Das ist eine Art, wie wir diese beiden Hadith vereinen können, sodass der eine den anderen Hadith nicht widerspricht. Innerhalb des Gebäudes ist es jedoch nach der Mehrheit der Gelehrten erlaubt. Das ist die Ansicht Al-Jumhur. Al-Jumhur ist also die Mehrheit der Gelehrten, sagt, wenn es im Gebäude ist, dann entfällt diese Bedingung. Dann ist es egal, ob es Richtung Qibla oder mit dem Rücken zu Qibla ist. Natürlich ist es immer noch besser, es nicht zu tun, ja, aus Respekt, aber es ist dann nicht mehr haram. Darauf weist auch die folgende Überlieferung von Marwan hin, und zwar رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. Also er sagte, ich sah, wie Ibn Umar sein Kamel in Richtung Qibla niederließ. Ja, dann setzte er sich hin und urinierte in diese Richtung. Also Richtung was? Richtung Qibla. Ich sagte dann, Abu Abdurrahman, ist dies nicht verboten worden? Er sagte, doch, aber dies ist im Freien verboten. Wenn zwischen dir und der Qibla etwas ist, da war was jetzt zwischen ihm und der Qibla? Das Kamel war da. Wenn zwischen dir und der Qibla etwas ist, was dich verdeckt, dann ist es kein Problem. Das eine tat nun und eine Aussage eines Gefährten. Und warum? Weil er eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch gesehen hat, wie er in der Wohnung eben Richtung, mit dem Rücken, damals mit dem Rücken Richtung Qibla. Also wenn man ein Gebäude baut, soll man dies berücksichtigen, dass die Toiletten nicht gerade Richtung Qibla oder mit dem Rücken zur Qibla stehen. Damit man der Meinungsunterschiedenheit oder Verschiedenheit aus dem Weg geht. Diese Ansichten diesbezüglich sind, jetzt erklärt Sheikh Barakallahu Fi, die verschiedenen Ansichten der Gelehrten. Die meisten, haben wir gesagt, sagen, es ist kein Problem. Im Gebäude ist es kein Problem. Aber jetzt gibt es folgende Ansichten. Erstens, sowohl zuwenden, also mit dem Gesicht zur Qibla, als auch den Rücken zuwenden, also mit dem Rücken, sind haram. Eine Regel lautet nämlich, wenn ein verbietender Beleg einem Erlaubenden widerspricht, wird der Verbietende vorgezogen. Was ist der verbietende Beleg? In diesem Fall? Ja, was ist der Beleg, der uns das verbietet? Der erste Hadith, dass wir uns weder Richtung Qibla mit dem Gesicht noch mit dem Rücken, dass wir da nicht so die Notdurft verrichten dürfen. Dieser Hadith verbietet. So, der Hadith von Ibn Umar, als er den Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, der macht was? Was lernen wir daraus? Er erlaubt es. Er erlaubt es mit dem Rücken. Also haben wir den ersten Hadith, der verbietet. Wir haben den zweiten Hadith, der erlaubt. Und die Regel lautet nun, wenn ich einen Hadith habe, der verbietet, und ich habe einen Hadith, der erlaubt, wen nehme ich dann? Ich nehme den Hadith, der verbietet. Ja? Also. Genau. Außerdem machte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in seiner Aussage keinen Unterschied zwischen einem Gebäude und außerhalb, sondern er hat es allgemein formuliert. Und hier gibt es wieder eine Regel, wenn die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam im Widerspruch zu seiner Tat steht, Rasul alaihi wasallam sagt was und er tut was anderes, dann nehmen wir die Aussage, dann ist seine Aussage vorzuziehen. Denn seine Aussage ist eine Gesetzesverkündung für alle Menschen. Bei seiner Tat hingegen besteht die Möglichkeit, dass er sie aus uns unbekannten Gründen begangen hat. Das heißt, vielleicht ist es eine spezielle Sache für ihn. Aber wenn es eine Aussage ist, dann gilt es ja für alle Muslime. Das ist also die erste Ansicht. Da können wir natürlich auch antworten und sagen, nein, diese Regel gilt nur, wenn es einen Beleg dafür gibt, dass diese Tat nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt. Es muss ein Nachweis da sein, eine sogenannte Qarina, ein Hinweis, dass diese Sache nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam erlaubt ist. Ansonsten jede Tat des Propheten alaihi wasallam ist allgemein gültig, weil er ist ein Gesandter. Und wer die Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam einschränken möchte, dass es nur für ihn gilt, der möge doch bitte noch einen Beleg dafür geben. Hier gibt es keinen Beleg, also ist sie für alle. Ja? Die zweite Ansicht sagt, beides ist erlaubt. Das ist Jumhur al-Ulama, also die meisten, aber natürlich nicht außerhalb, sondern im Gebäude. Das kommt nochmal. Istidbar ist erlaubt, das ist die dritte Ansicht. Istidbar ist was? Mit dem Rücken. Istiqbal nicht. Warum? Wie kommt man auf diese Ansicht? Mit dem Rücken ist erlaubt, im Gebäude, aber mit dem Vorderkörper nicht. Ja? Genau, weil der Prophet a.s.w. gesehen wurde. Die vierte Ansicht ist Istidbar, also mit dem Rücken, ist erlaubt im Gebäude, Istiqbal nicht, das haben wir ja gerade erledigt. Fünftens, beides ist innerhalb eines Gebäudes erlaubt, aber nicht außerhalb, das ist nun die Ansicht der Mehrheit. Sechstens, Istiqbal ist verboten, Istiqbal ist was? Mit dem Gesicht. Auch in Bezug auf Jerusalem. Siebtens, Istiqbal ist erlaubt, also mit dem Gesicht Istidbar nicht, dies gilt innerhalb eines Gebäudes. Dies ist die schwächste Ansicht, da sie im Widerspruch zur Überlieferung von Ibn Umar steht. Also Istiqbal ist erlaubt mit dem Gesicht, aber nicht mit dem Rücken. Es widerspricht ja das, was Ibn Umar gesehen hat. Achtens, beides ist Makruh. Was war denn nochmal Makruh? Unerwünscht. Bedeutet, was sind die Folgen von Makruh? Ja? Genau, die Umsetzung wird nicht bestraft und die Unterlassung wird belohnt. Also beides ist Makruh, allerdings nicht Haram. Sie stützen sich unter anderem auf folgende Regel. Nach allen Belegen zu handeln hat Vorrang gegenüber der Umsetzung von nur einem von beiden. Jetzt habe ich zwei Ahadith. Was ist besser, beide zu benutzen oder einen wegzuschmeißen und nur einen zu benutzen? Natürlich beides zu benutzen ist besser. Und wie können wir beides benutzen? Indem wir sagen, in Gebäude erlaubt, außerhalb der Gebäude nicht erlaubt. Neuntens, dieses Verbot gilt nur für die Leute aus Medina. Zehntens, beides ist sowohl in Richtung Kaaba als auch Jerusalem haram. Also Al-Quds. Das sind einige Ansichten. Nun, was machen wir nun? Das ist ja das Allerwichtigste. Nun, wenn man in der Lage ist, wenn man in der Lage ist, nicht Richtung Qibla und nicht mit dem Rücken zur Qibla, dann ist es besser. Sollte man nicht in der Lage sein, die Toilette ist nun mal nicht so gebaut worden, dann ist es im Gebäude kein Problem. Auf jeden Fall darf man nicht im Freien Richtung Qibla oder mit dem Rücken zur Qibla das die Notdurft verrichten. Also, wenn man sein Geschäft im Freien verrichtet, soll man darauf achten, dass weder die Fäkalien noch der Urin an die Kleider gelangen. Das ist jetzt nun der nächste Punkt. Deswegen sollte man im Freien einen Ort aussuchen, wo der Boden kein Wasser zurückspritzt, denn dann würde eventuell Najasa, was war denn nochmal Najasa? Unreinheit, genau, an den Körper oder an die Kleidung geraten. Wenn man aber vor die Wahl gestellt ist, sein Geschäft in Richtung Qibla zu verrichten oder gegen den Wind, dann ist nach manchen Gelehrten die zweite Variante die bevorzugte, da man sich hinterher waschen kann. Also noch einmal, wenn man vor der Wahl gestellt wird, sein Geschäft in Richtung Qibla zu verrichten oder gegen den Wind, also wenn ich mich umdrehen würde, damit es nicht Richtung Qibla ist, dann habe ich Wind, dann werde ich doch was? Da werde ich verschmutzt, die Kleidung wird verschmutzt. Da sagen die einen, nee, trotzdem, bitte nicht Richtung Qibla. Warum denn? Ja, weil du kannst dich ja waschen danach. Du kannst ja deine Kleidung waschen, da man sich hinterher waschen kann. Bei der ersten Variante kann man den Verstoß nicht mehr rückgängig machen. Also wenn du dich Richtung Qibla wendest, weil eben ein Wind da ist, dann hast du eben etwas getan, was Allah Azza wa Jal nicht erlaubt hat. Und eine Regel lautet, wenn man nur eine von zwei Taten begehen kann, die eine hinterher nicht mehr möglich ist, die andere schon, beginnt man mit derjenigen, die später nicht mehr möglich ist. Also wenn ich zwei Sachen habe und ich weiß, das andere kann ich noch verbessern, aber das eine kann ich nicht verbessern, dann mache ich das, was ich nicht verbessern kann, weil das andere kann ich ja noch verbessern. Gut, das ist also der Punkt mit dem Verrichten der Notdurft Richtung Qibla. Die Zusammenfassung, was wichtig ist, lautet im Freien nicht, weder mit dem Gesicht noch mit dem Rücken. Und in den Gebäuden ist es erlaubt, auch wenn einige Gelehrte sagen, man sollte es unterlassen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die linke Hand verwenden. Während man sein Geschäft verrichtet, ist es verboten, das Geschlechtsteil mit der rechten Hand anzufassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ. Wenn man uriniert, soll man sein Geschlechtsteil nicht mit seiner rechten Hand anfassen und sich auch nicht mit der rechten Hand reinigen. Und man soll nicht ins Gefäß atmen. Das Wort ذَكَر bezieht sich auf das männliche Geschlechtsteil, aber dieser Hadith gilt für Männer und Frauen. Also sowohl Männer als Frauen sollen nicht mit der rechten Hand das Geschlechtsteil anfassen. Männer und Frauen sind im islamischen Gesetz immer gleich, es sei denn, es gibt einen Beleg dafür, dass sie unterschieden werden müssten. Es ist also haram, während der Notdurft sein Geschlechtsteil mit der rechten Hand anzufassen. Jawad, mungkin Tempo oder sowas ähnliches, barakallahu fik. Gut, aufgrund dieses Hadiths, Sekunde, barakallahu fik. Gut, gibt's Fragen bis jetzt? Oder ist es klar? Ja? Was ist mit? Ja, mit der linken Hand, nicht mit rechts. Also man soll mit der linken Hand sich waschen und reinigen und nicht mit der rechten Hand. Mhm. Nein. Ja. Nein, das hat damit nichts zu tun. Also da gibt es kein Größenmaß beim Verrichten der Notdurft. Es gibt ein Größenmaß, wenn man im Gebet ist und man blutet, da sagt man, da gibt's, wenn es nicht viel ist, was ist viel? Da sagen die Malikitische Rechtsschule, sagt da, das ist wie die, wie nennt man dieses Knochen am Knie? Am Knie? Was? Kniescheibe. Die Kniescheibe eines Kamels. Wenn es so groß, so viel Blut ist wie die Größe der Kniescheibe eines Kamels, dann geht's noch. Mehr ist dann zu viel. Ja? Das ist im Gebet jetzt. Im Gebet. Aber beim Verrichten der Notdurft, nein. Da reicht schon ein Tropfen Urin, und die Kleidung wäre unrein. Ja. Oder der Körper. Ja. Wie sollte man dies am besten seitlich, also sauber machen? Also man versucht natürlich mit Wasser, wenn man kein Wasser hat, dann zumindest mal mit Toilettenpapier. So, dass die ganze Najasa vollkommen entfernt ist. Das heißt, da ist nichts mehr an Dreck. Ja? Ja? Salam. Na. في الإناء. في الإناء لا يتنفس في الإناء. Ja. Also wenn man zum Beispiel auch trinkt oder so, soll man nicht einatmen im Gefäß. Ja, sondern wenn man trinkt oder isst, dann nimmt man das Getränk weg und atmet. Ja. Gut. Wo waren wir denn jetzt? Gut, aufgrund dieses Hadiths, also aufgrund dieses Hadiths gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten, ob man sein Geschlechtsteil auch außerhalb der Notdurft mit der rechten Hand berühren darf oder nicht. Weil im Hadith steht ja was? Beim Verrichten der Notdurft ist es verboten. Manche Gelehrte sagen, dies beziehe sich nur auf die Zeit, während man sein Geschäft verrichtet. Sie stützen sich auf die offenkundige Bedeutung des Hadithes und auch auf den folgenden. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك. Also er wurde gefragt, alaihi salatu wasallam, was hältst du davon, dass man sein Geschlechtsteil im Gebet anfasst? Er sagte, ist es denn etwas anderes als ein Teil von dir? Also ein Körperteil, so wie Ohren, Auge, Nase. Also es führt nicht zu der Ungültigkeit des Wudu, nach diesem Hadith jetzt. Außerdem sagen sie, wenn dies während der Notdurft verboten ist, eine Situation, in der man seine rechte Hand gebrauchen könnte, so ist es außerhalb der Notdurft erst recht verboten. Richtigerweise ist dies grundsätzlich verboten, sowohl während des Geschäftes als auch außerhalb. Die Begründung ist der Grundsatz, der gleich erwähnt wird. Wenn die Berührung indirekt ist, also über ein Tuch oder einen Handschuh, dann ist es erlaubt, weil das arabische Verb messa, das benutzt wurde im Hadith, sich auf das direkte Berühren bezieht, also von Haut zu Haut. Besser ist es, dies auch zu unterlassen, also dass man auch mit Handschuhen nicht mit rechts anfasst. Ebenso sind manche Gelehrte der Ansicht, dass es bei der Berührung nur um das Berühren mit der Handinnenfläche geht und nicht um die Außenfläche. Und damit sagen sie, wenn da mit der Außenfläche ankommt, dann ist es nicht verboten, aber mit der Innenfläche, mit der Innenhand, dann wäre es verboten. Diese Meinungsverschiedenheit ist stärker als diejenige, ob der Wudu auch durch die Berührung des Geschlechtsteils mit anderen Körperteilen wie dem Arm ungültig wird. Er wird natürlich nicht ungültig, wenn du deinen Arm anfasst, deine Nase anfasst, deine Ohren anfasst, dann wird dein Wudu natürlich nicht ungültig. Ist jemand jedoch zum Beispiel aufgrund von Lähmung nicht imstande, seine linke Hand zu verwenden, dann darf er natürlich die rechte Hand ohne weiteres verwenden. Das Verbot beinhaltet auch, mit seiner rechten Hand das Geschlechtsteil einer anderen Person zu berühren. Und so darf eine Frau nicht direkt mit ihrer rechten Hand die Schamteile eines Kleinkindes berühren. Dasselbe gilt für einen Arzt. Eine Regel lautet, wenn eine einschränkende Aussage gemacht wird, wobei die Einschränkung erwähnt wird, wie dies meistens der Fall ist, spielt diese Einschränkung keine Rolle. Auf unseren Fall angewandt bedeutet dies, die Einschränkung im Hadith ist die Aussage sein Geschlechtsteil. Also darf dies nicht berühren. Das ist die Einschränkung. Offensichtlich geht es also nur um das eigene Geschlechtsteil und nicht um andere. Wie zum Beispiel von Kindern oder wenn man Arzt ist oder Pfleger ist. Doch da man in der Regel nur sein eigenes Geschlechtsteil berührt und der Gesandte alaihi salatu wasalam somit nur die Realität wiedergibt, hat diese Einschränkung keinerlei Bedeutung. Es geht also nicht nur um das eigene, sondern auch um das andere Personen. Daraus ergibt sich auch, dass man zum Reinigen nicht die rechte Hand verwenden darf. Also, zusammengefasst, dieser Punkt. Man darf bei dem Verrichten der Notdurft die rechte Hand nicht benutzen, sondern die linke Hand. Der Sinn ist natürlich, dass die rechte Hand zum Begrüßen benutzt wird, zum Beispiel. Und deswegen, zum Essen, Jazakallahu khairan. Und deswegen sollte man die rechte Hand rein halten und nicht mit der Unreinheit schmutzig machen. Und deswegen sollte man die linke Hand benutzen. Oder soll man die linke Hand benutzen. Bei den anderen Punkten, die jetzt erwähnt wurden, und zwar wegen der Gültigkeit des Wudu, da ist die richtige Ansicht, dass wir unterscheiden müssen. Wurde das Geschlechtsteil, ob das nun das eigene ist oder das Geschlechtsteil eines anderen, wurde es mit einer Lust berührt oder nicht? Hat diese Person Lust verspürt dabei? Dann wird natürlich Al-Wudu ungültig. Hat man aber keine Lust verspürt, wie zum Beispiel es normalerweise so ist, wenn man ein Baby reinigt oder ähnliches, hat man keine Lust verspürt, dann wird Al-Wudu nicht ungültig. Und der Beleg dafür ist dieser Hadith, es ist doch nur ein Teil deines Körpers. Also so wie die Ohren, wenn wir die Ohren anfassen, ob es die eigenen Ohren sind oder die Ohren von einem anderen, wird dadurch Al-Wudu ungültig? Nein. Ja? Und deswegen der Analogieschluss hier, Al-Qiyas, also wird auch der Wudu nicht ungültig, wenn man das Geschlechtsteil anfasst, ob das nun das eigene oder eines anderen ist. Hier geht es natürlich jetzt nicht um Halal und Haram. Ja? Hier geht es jetzt um, ob Al-Wudu noch gültig ist oder nicht. Und die Beispiele, wann fasst man das Geschlechtsteil eines anderen an, zum Beispiel, wenn man als Pfleger arbeitet oder wenn man als Arzt arbeitet und so weiter und so fort, da kommt man in Situationen, wo man zum Beispiel einem Kranken oder einem Älteren helfen muss, die Notdurft zu verrichten oder wo man ihn reinigen muss oder wo man ihm beim Duschen helfen muss. Ja, jetzt die Frage, wird mein Wudu dadurch ungültig? Die Antwort lautet, wie Ibn Uthaymin zum Beispiel sagte, dass wenn man Lust verspürt, wird Al-Wudu ungültig. Verspürt man dabei keine Lust, hat man keine Lustgefühle, dann wird Al-Wudu dadurch nicht ungültig. Gut. Das also zu diesem Aspekt, die linke Hand zu verwenden. Dann begnügen wir uns, inshallah, mit diesem Teil, inshallah, und kommen nun zu den Fragen.